bist jung, fast zu beneiden. Doch irgendwas stimmt mit dir nicht. Was du sagst, klingt zu bescheiden. Klingt nicht nach Zuversicht. Die Wut, sie lässt sich oft zerspringen. Doch du sagst nicht einen Ton. Meinst, es würde doch nichts bringen. Hast Angst, Angst sieht man schon. Niemand da in diesem Land, keiner, der sich fand. Fühlst dich sicher und erkannt, als niemand in dem Land. In niemands Land. In niemands Land. Das angepasst sein Spaß, dass du so jung den Bückling übst. Mittelmaß, das ist dein Maß, das dir den Durst auf Meer vermiest. Und immer mitten im Gedränge, auf Tauchstation im Menschenmeer. Nicht auffallen in der großen Menge, das willst du und nicht mehr. In diesem Land, keiner, der sich fand. Fühlst dich sicher und erkannt, als niemand in dem Land. In niemands Land. In niemands Land. Man geht, weil sie ihn alle ging. Auch ich hab nun angefangen, mich nicht mehr zu verstehen. Eines Tages bin ich aufgewacht, so wie aus einem tiefen Schlaf. Auf einmal hab ich klar gedacht, dass ich in der Falle saß. Niemand da in diesem Land, keiner, der sich fand, fühlt sich sicher und erkannt,